1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche und das ist die letzte Talkwoche vor unserer Sommerpause. Ich bin gespannt auf euch und auf eure Themen. Wie immer montags freie Themennacht 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. So, der erste Anruf heute Nacht heißt Ralf und Ralf ist 36. Guten Morgen, Ralf. Hallo, grüß dich, Domian. Hallo, Ralf. Um was geht's bei dir? Ja, ich muss sagen, ich trage das Problem jetzt schon seit 8 Jahren mit mir rum und nachdem es eigentlich sonst keiner weiß, habe ich jetzt zum ersten Mal aus purer Verzweiflung rausgedacht, jetzt muss ich mal einen Schritt machen, dass es irgendjemand erfährt. Ich bin seit einem Unfall vor 8 Jahren inkontinent und muss deshalb die ganze Zeit Windeln tragen und das schlägt sich natürlich sowohl auf meinen Job als auf mein Privatleben als auch auf meine finanzielle Situation auf alles Mögliche negativ nieder. Auf die finanzielle Situation auch? Ja, weil ich die Hilfsmittel da momentan oder jetzt seit 8 Jahren alle selber kaufe, weil die Ärzte immer gesagt haben, das legt sich und ich wollte der Kasse nicht auf den Kosten rumtrampeln. Hm. Und das heißt, du bekämst mich auch geschämt, irgendwie in die Apotheke zu gehen und da ein Rezept vorzulegen, sodass die dann fortsehen, ja, das ist für mich, weil das ist ja in dem Alter schon irgendwie nicht so ganz. Inkontinent heißt, dass du den Urin nicht bei dir behalten kannst, ja, oder den Stuhlgang? Ja. Urin? Ja. Es bezieht sich ausschließlich auf den Urin? Ja. Mhm. Aufgrund eines Unfalls, sagst du, vor 8 Jahren? Ja, genau. Was war das für ein Unfall? Ich war da mit dem Fahrrad auf einer Landstraße unterwegs und dann hat mich ein Auto ziemlich geschnitten und ich musste dann ausweichen und ich weiß nicht mehr viel davon, aber nachfolgender Autofahrer hat gesagt, ich bin dann irgendwie über so einen leichten Graben irgendwie in die Wiese ausgewichen und dann halt über den Lenker abgestiegen und mit dem Rücken halt auf so einen ziemlich massiven Weidezaun draufgeknallt und dann, also, war's dann. Schuldig war der Autofahrer? Ja, aber den haben sie nicht gekriegt, der ist Ach weg. So. Und welche Verletzungen hattest du? Also ich hatte ein paar Prellungen und auch ein paar Schnittwunden halt aufgrund von dem Zaun halt und und dann halt war ich in der Klinik und dann haben die das untersucht und direkt einen Tag nach dem Unfall traten die ersten Probleme halt auf und dann. Also du hattest keine Verletzungen am Blasenbereich? Nee, das war dann wohl eher so Rückenbereich. Ja. Ist denn diese Inkontinenz wirklich auf eine körperliche Ursache zurückzuführen? Das ist halt die große Frage, weil die Ärzte haben damals alles untersucht. Die haben sehr wohl eine Nervenquetschung festgestellt, haben dann gesagt, da muss man ein bisschen Geduld mitbringen, ein Viertel bis ein halbes Jahr, dann legt sich das. Darum habe ich dann auch eben erstmal versucht, einige Zeit damit zu leben und dann ist es aber nicht besser geworden. Und hast du dich denn dann weiter untersuchen und behandeln lassen von Ärzten? Ja, ich habe mich weiter untersuchen lassen, weil ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden war, natürlich. Ja. Aber ich habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, gerade bei dem Arzt, wo ich dann war, der hat dann quasi gesagt, als er halt körperlich nichts gefunden hat, ja, dann muss es halt psychisch irgendwo liegen. Aber das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil irgendwo der Effekt, dass genau nach dem Unfall auftritt, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ja, diese Aussage von diesem Arzt, die dich offensichtlich sehr verletzt auch hat oder zurückgeworfen hat, ja. Die liegt schon lange zurück? 8 Jahre. 8 Jahre. Und du warst danach nicht nochmal bei irgendeinem anderen Arzt? Nee. Und lebst seither damit, dass du den Urin nicht halten kannst, dass er immer rausläuft? Ich hab halt, wie gesagt, ich habe mir halt die Hilfsmittel bis jetzt alle selber gekauft oder wenn es mal bei eBay was Günstiges gab, weil das halt doch teilweise bis zu 250 Euro im Monat Kosten sind. So teuer ist das? Also man muss Windeln haben, ja, und wahrscheinlich entsprechende Hosen, Unterhosen, die die Windeln, ja, halten, ja, oder abdichten, ja, oder so etwas. Ja. Und ich wollte halt auch in dem jungen Alter jetzt nicht direkt mit so einem Problem der Kasse auf der Tasche liegen. Und was natürlich schon eigentlich dumm ist, ne? Dafür sind die da, dass die das bezahlen, wenn man krank wird. Wir alle bezahlen genug Geld denen, dann müssen die uns auch helfen. Ja. Aber dazu vielleicht gleich nochmal. Du hast vorhin gesagt, dass du noch nie in den letzten Jahren mit jemandem weiter darüber gesprochen hast. Nee. Also ich meine, meine behandelnden Ärzte, die ich so habe, so Hautarzt und Hausarzt und so, zu denen ich halt regelmäßig wegen irgendwelchen Untersuchungen muss, die wissen es natürlich. Aber der Hautarzt wird sich da nicht weiter drum kümmern wahrscheinlich. Nee, der Hautarzt hat dann halt, ich meine, die fragen erstmal alle, aber ja. Was bei den Ärzten halt wirklich witzig ist, da kommt keiner auf die Idee, mal zu fragen, ja, was machen wir oder haben wir das schon mal verschreiben lassen oder sonst irgendwas? Und ich meine, wenn die nicht von sich aus kommen, dann traue ich mich halt auch nicht irgendwie. Ja. Ralf, hast du in den 8 Jahren eine Freundin gehabt? Nee. Nein. Deshalb nicht? Weil du dich schämst? Ich glaube, ja. Hattest du vorher denn schon Beziehungen? Ich hatte vorher schon Beziehungen. Auch. Die sind aus anderen Gründen in die Brüche gegangen. Ja. Als der Unfall passierte, hattest du da auch eine Beziehung? Nee, da warst du alleine. Aber ich habe halt so das Gefühl, wenn ich jetzt, nachdem die letzten Beziehungen, die ich hatte, die ja so vor 2002 dann quasi waren, also die waren alle auch sehr enttäuschend für mich, da bin ich eigentlich nur ausgenutzt worden. Und darum habe ich jetzt halt extrem Angst, dass selbst wenn ich jetzt nochmal mit irgendwelchen Internetportalen oder mit irgendwas eine Beziehung anfangen könnte, dass da eine Enttäuschung für dich rauskommt. Ja, sobald es halt irgendwann kommt, sehr früh oder später muss es dann rauskommen und dann ist es halt wieder vorbei, weil ich es versteht oder da hat keine Frau Spaß dran. Also das ist. Aber die Sexualität funktioniert bei dir noch. Ja, wobei es da auch immer so ein Problem gibt, dass halt, da kursieren immer so Gerüchte im Internet. Also ich bin ja sehr, sehr viel im Internet unterwegs, durch meinen Beruf auch. Nicht Internet, ich frage bei dir, du kannst eine Erektion bekommen? Das ja, aber worauf ich hinaus wollte, halt im Internet gibt es immer so eine Diskussion, dass wenn man halt regelmäßig Windeln trägt, dass es die Temperatur in den Hoden erhöht und dass man dadurch impotent ist. Mhm. Das weiß ich halt nicht. Das kann ich halt nicht sagen. Das habe ich nie testen lassen. Mittlerweile bin ich schon fast so weit, dass ich sage, es ist mir egal. Ja. Also. Ich frage nur so von deiner Lust her. Du befriedigst dich schon selbst. Ja. Ja, ich frage es nicht aus juristischen Gründen. Ich frage es deshalb, um zu erfahren, ob das funktioniert, also alles noch. Ja, ich denke schon. Ja. Ja. Was machst du beruflich? Ich bin Programmierer. Ja. Und das ist natürlich dann im Bürojob und so, das ist also alles, was im Alltag ist, ist echt schwierig. Es gibt keinen besten Freund aus der Familie, niemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Nee. Leben deine Eltern noch? Die leben noch, ja, da sind sie ziemlich weit weg. Achso, und einen besten Freund hast du auch nicht? Doch, aber irgendwie. Weiß der das denn zumindest, dass nee. Du auch nee. Das nicht? Nee. Das heißt, mit dem kannst du nicht mal schwimmen gehen oder in Urlaub fahren oder so, dann würde er das ja mitbekommen. Nee, gar nicht. Du lebst sehr zurückgezogen. Ja. Eigentlich sehr einsam. Ja, kann man so sagen, ja. Mensch, Ralf, nach 8 Jahren sprichst du jetzt erst. Dann wird's aber höchste Eisenbahn, sage ich dir. Weißt du warum? Weil ich finde, dass man ganz viel in die Wege leiten muss jetzt. Ich gebe mich nicht damit ab, was ein Arzt dir vor 8 Jahren mal gesagt hat. Nach dem Motto, dann müssen sie sich halt damit arrangieren oder es sind psychische Gründe. Ja. Selbst wenn es psychische Gründe wären, wissen wir ja noch nicht, dann gibt es genügend Mittel, auch die zu therapieren. Aber vielleicht sind es ja wirklich körperliche Sachen, die man vielleicht doch noch regeln kann und therapieren kann. Ja. Ich finde, dass du keine Scheu haben solltest und auch keine Angst haben solltest, dich erneut in ordentliche, wirklich fachkundige Hände zu begeben. Nee, ich meine, ich habe jetzt auch irgendwie erkannt, dass irgendwas passieren muss, weil... Klar, du bist erst 36. So im Anfall von wirklich Frustration und Depression habe ich dann gesagt, ich habe öfters deine Sendung gesehen, habe ich gesagt, jetzt rufe ich da mal an und versuche, dann kann ich es wenigstens irgendwann mal erzählen. Ja, finde ich einen guten Schritt. Dann nochmal, möchte ich auch nochmal unterstreichen, bitte keine Rücksichtnahme gegenüber der Krankenkasse. das steht dir zu und das musst du nicht von deinem privaten Geld, ich weiß nicht, wie viel du verdienst und du sagst, finanziell hat es sich auch schon ziemlich runtergezogen. Das muss auch nicht sein. Was aber viel wichtiger ist, ist, dass du in gute medizinische Hände kommst. Dass du sowohl zu einem somatischen Fachmann kommst, also der sich um das Körperliche bekümmert, ich weiß nicht, welche Fachrichtung da, ob das ein Urologe oder ein Neurologe ist, weiß ich nicht, und auch in eine gute psychologische Behandlung kommst, ob man, damit man das zumindest rausbekommt, ob es da vielleicht Zusammenhänge gibt. Mhm. Ich habe das Gefühl, das laienhafte Gefühl, was du mir erzählt hast, dass du noch lange nicht richtig ordentlich und fachkundig medizinisch durchleuchtet wurdest. Und dass du dich viel zu früh in dein Schicksal ergeben hast. Und dabei so unglücklich geworden bist. Kann schon sein, ja. Du musst doch auch, du hast doch bestimmt auch noch so geheime Sehnsüchte oder was du dir so wünschst, was wäre das? Ja, klar, ich meine Beziehung und was da alles zusammenhängt. Ja, also vielleicht. Ich habe lange Zeit nach, ich muss sagen, die ersten Jahre nach der letzten Trennung, als ich das Problem noch nicht hatte, da war ich halt so 2 Jahre lang in so einer Trotzreaktion, habe gesagt, mir kommt nie wieder eine Frau ins Haus und ich habe so viele schlechte Erfahrungen gemacht, jetzt einmal und nie wieder. Ja. Aber jetzt irgendwie fehlt halt doch schon irgendwas, nur es ist halt frustrierend, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe gar keine Chance mehr dafür. Ja. Also deshalb muss man dieses Problem erstmal wirklich von allen Seiten angehen. Dazu möchte ich dich sehr, sehr ermutigen, Ralf. Du hast da gar nichts zu verlieren. Du hast nur zu gewinnen. Du hast an Gewissheit zu gewinnen oder sogar Hilfe zu gewinnen. Also wie auch immer es auch kommt, du kannst nur einen Schritt nach vorne machen. Ich würde gern, dass du jetzt mit meinem Psychologen weitersprichst. Der soll dir mal so diese psychologische Seite ein bisschen erklären, was man da tun kann und vielleicht können wir dir auch noch die eine oder andere Klinik nennen und wir überlegen mal was, wie wir dir behilflich sein können. Okay. Aber auf jeden Fall musst du jetzt was unternehmen, Ralf. Jedes Jahr, was du verstreichen lässt, ist ein verlorenes Jahr und es kommt nicht mehr zurück. Ja, also ich will ja auch noch was irgendwie machen im Leben. So. Also, ja, genau. Ich war schon ein paar Mal schon in der Lage, dass ich gesagt habe, bringt überhaupt nichts mehr. Wenn ich heute über die Straße laufe und werde irgendwie überfahren, dann ist der Schaden auch gleich geschätzt. Also irgendwie denke ich jetzt halt auch. Finde ich eine traurige und schlimme Aussage. Ja, aber von der bin ich auch wieder weg. Ja. Also, weil ich halt mittlerweile sage irgendwo. Guck mal, du bist ein netter Kerl, du hast einen Beruf, du bist sonst, gehe ich mal von aus, gesund. Ja. Du bist erst 36 Jahre alt. Mensch, da steht dir ja fast die ganze Welt noch offen. Ja. Also, jetzt werden wir dich zurückrufen. Da wirst du von uns noch ein bisschen, von Henning, meinem Psychologen, betreut. Also soll ich auflegen? Dann legst du auf, genau. Und jetzt musst du es in die Hand nehmen. Du musst jetzt aktiv sein. Du musst vorangehen. Ja. Vielleicht auch noch ein paar Zuschauer und Zuhörer auch noch ein paar Tipps. Dann mailt uns bitte. Das würden wir auch noch an dich weitergeben. Also wenn dadurch ein Kontakt noch zustande käme von jemand, der vielleicht auch betroffen ist. Ja, genau. Also, vielleicht auch eine gute Klinik weiß oder einen guten Fachmann irgendwo. Würde genau. Würde mich freuen, auf jeden Fall. Das machen wir sehr gerne, Ralf. Alles, alles Gute wünsche ich dir. Und ich danke dir und auch. Kompliment, dass du angerufen hast. Vielen Dank für die tolle Sendung. Ich gucke sie seit Jahren schon und hätte mir nie vorstellen können, dass ich da mal anrufe, aber. Gut, das war der erste Schritt heute, Ralf. Ja. Alles Gute, du legst auf, wir melden uns gleich. Ich lege auf. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer für euch. Oder ihr meldet uns domian@wdr.de und bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. Und ich freue mich jetzt begrüßen zu können die Jutta. Und die Jutta ist 49. Guten Morgen. Guten Morgen, Julian. Guten Morgen, Jutta. Um was geht's bei dir? Ich habe ein Problem. Und zwar, ich war in einer Beziehung 2 Jahre. Mhm. Und am Donnerstag habe ich meinen Freund gedrängt, weil Freitag war ja Deutschlandspiel. Mhm. Und wir wohnen 100 Kilometer auseinander. Mhm. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gucken das Spiel zusammen. Mhm. Und er hat gesagt, nee, nach dem Spiel. Und ich habe gesagt, komm jetzt. Und er hat gesagt, gut, okay, ich komme. Mhm. Und dann ist er gefahren und ist am Baum gefahren und war tot. Auf dem Weg zu dir? Mhm. Er war sofort tot? Mhm. Wie ist der Unfall passiert? Ist er zu schnell gefahren? Ja, oder? Genau. Hat er das früher auch schon öfter gemacht, ist, dass er zu schnell gefahren ja. ist? Ja. Wann und wie hast du von der Nachricht... Ich hab dann Bekannte angerufen, weil ich habe immer übers Handy angerufen. Er hat sich nie gemeldet. Dann habe ich Bekannte angerufen. Und die haben gesagt, weiß es noch nicht. Ich habe gesagt, nee, was? Und dann haben sie gesagt, ja, der Luzi ist tot. Wer hat dir das denn gesagt? Seine Cousine. Seine Cousine? Ja. Ich mache mir so Vorwürfe. Du machst dir Vorwürfe, weil du gesagt hast, dass er kommen soll? Ja. Das ist am Donnerstag letzter Woche passiert. Also ja. Vor ein paar Tagen quasi. Am Freitag auch. Ihr seid 2 Jahre zusammen gewesen. Ja. Hm. Hast du ihn jetzt nochmal gesehen? Nee. Möchtest du das noch? Mhm. Weil seine Eltern, das war der einzige Sohn. Mhm. Und die machen mir auch irgendwie Vorwürfe. Warum? Ja, wäre nicht zu sie gefahren, wäre es nicht passiert. Das sagen die Eltern. Ja. Wie war denn bisher dein Verhältnis zu den Eltern des Mannes, des Freundes? Nicht gut. Das habe ich mir schon gedacht, wenn die jetzt sich dir gegenüber so verhalten. Ja. Wie alt ist dein Freund geworden? 47. Mhm. Er ist sofort an der Unfallstelle verstorben? Ja. Werden die Eltern dich denn jetzt auch irgendwie herausdrängen aus den Vorbereitungen für die Beerdigung und nee, das nicht? Die wollen mich gar nicht mehr sehen, gar nichts. Also du darfst da nicht hingehen? Nee. Du darfst nicht zur Beerdigung deines nee. Freundes gehen? Weil sie sagen, ich war schuld. Hätte ich irgendwie bedrängt, dass er zum Fußballspiel zu mir kommt, wäre es nicht passiert. Jutta, ganz vernünftig gedacht, ist das natürlich völliger Blödsinn. Das hätte ja bei jeder Fahrt passieren können, auch an einem anderen Tag, wenn er zu dir gekommen wäre. Ja, wenn er, ja. Das hat ja damit nichts zu tun. Du trägst doch nicht die Schuld daran. Jutta, um Himmels Willen, lass dir doch das nicht einreden. Das darfst doch, du dir... Wenn ich nicht fragte, er soll kommen. Ja, weißt du, dann wäre er freiwillig einen anderen Tag gekommen und da wäre das gleiche Unglück passiert. Das Unglück ist doch nicht passiert, weil du gesagt hast, komm. Das Unglück ist passiert, weil er zu schnell gefahren ist. Ja, aber ich bin schon. Gibt es sonst außer den Eltern des Freundes auch Menschen, die dir die Schuld geben? Nee. Was sagt denn die Cousine von ihm? Die sagt zu mir, das ist völlig aus der Luft gegriffen. Aus der Luft gegriffen, sagt die? Ja. Finde ich auch. Ich finde es auch ganz schlimm, dass die Eltern dich so sehr mit so einer ungeheuren Beschuldigung belasten. Da trägst du überhaupt keine Schuld, objektiv gesehen. Überhaupt keine Schuld. Ich kann dich ja verstehen. Wahrscheinlich würde ich genauso denken wie du oder auch empfinden. Nach dem Motto, hätte ich mal bloß nichts gesagt, dann wäre er nicht gekommen. Aber Jutta, ich sag's nochmal, dann wäre er vielleicht am Wochenende oder einen Tag später zu dir gekommen und dann wäre es auf dem Weg passiert, weil er zu schnell gefahren ist. Ja, aber ich hab gesagt, komm bitte. Ja, aber deshalb ist er doch nicht gegen den Baum gefahren. Ich weiß nicht. Er ist gegen den Baum gefahren, weil er zu schnell gefahren ist. Wie schnell ist er denn gefahren? Ich weiß nicht. Er muss ja ungeheuer schnell gefahren sein. Ja. Er ist auch immer schnell gefahren. Er ist immer schnell gefahren. Ja. Ja, da siehst du mal, wie unvernünftig er sich verhalten hat, vorher schon, sich selbst gegenüber und anderen gegenüber. Ja, aber ich gebe mir die Schuld, weil ich gesagt habe, komm am Freitag zum Deutschland. Ja, das hast du mir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ja. Aber deshalb trägst du nicht die Schuld an seinem Tod. Doch, aber jeder gibt mir die Schuld. Na, offensichtlich, ja, aber offensichtlich auch nur die Eltern von ihm, sonst doch keiner. Ja. Weißt du, ich glaube, da muss man, du stehst ja jetzt noch unter absolutem Schock. Das ist ja mal gerade ein paar Tage her. Das war dein Freund. Wart ihr glücklich miteinander? Ja, sehr. So, ihr wart glücklich miteinander. Ihr seid zwei Jahren zusammen. Dass man, ich sag das auch nochmal, dass man vom Herzen her so fühlt, finde ich verständlich. Aber du musst dir das ganz klar anhören, wenn dir eine außenstehende Person objektiv sagt, du hast keine Schuld, denn du hast keine Schuld. Seine Mama hat mich angerufen und hat gesagt, sie hasst mich bis in den Tod hinaus. Das finde ich ganz schlimm. Das finde ich ganz furchtbar. Das finde ich ganz schlimm. Woher wissen die denn überhaupt, dass du ihn gebeten hast, zu dir zu kommen? Weil er hat von seiner Eltern aus angerufen. Mhm. Und er hat zu mir gesagt, er möchte mit seiner Eltern das Fußballspiel anschauen. Mhm. Aber er sitzt zwischen zwei Stühle, er möchte zu mir kommen. Ach so, ich verstehe. Das heißt, die Eltern sind auch noch eifersüchtig, dass er nicht mit ihnen geguckt hat, sondern mit dir dann geguckt hat. Er hat zu seinen Eltern gesagt, er möchte das Spiel mit mir anschauen. Genau. Aber er war zwischen zwei Stühlen, da die Eltern da ist. Mhm. Und er war ein Mensch, der wo, wie will ich sagen, keine Wehtun möchte. Oder keine was? Er möchte niemanden wehtun. Mhm. Genau. War es denn so geplant? Habe ich das gerade richtig verstanden? Dass wenn er nicht zu dir gekommen wäre, dass er dann das Fußballspiel mit seinen Eltern geguckt hätte? Ja. Ah ja, das meinte ich gerade. Mhm. Ja. Und Jutta, deswegen gibt mir die Schuld. Ich würde an deiner Stelle, wirklich auch von deiner Stelle aus, den Kontakt zu diesen Leuten radikal abbrechen. Das ist eine absolute Unverschämtheit, was die mit dir machen. Aber ich bin fix und fertig, Jan. Bitte? Ich bin mit den Nerven fix und fertig. Das glaube ich. Es ist ein so großes Unglück im Moment. Da vergibt man nicht die Schuld einem Menschen, der keine Schuld hat, nur weil sie vielleicht generell zornig auf dich schon sind und du ihnen ohnehin ein Dorn im Auge warst. Ja. Das war so, ne? Ja. Hm, siehst du? Und jetzt entlädt sich das so. Was für ein boshaftes Verhalten, wirklich. Das macht mich richtig wütend, wenn ich das höre. Es ist schon schlimm genug, dass ihr Sohn tot ist. Und jetzt versuchen sie auch noch einen anderen Menschen die Seele zu zerstören. Er fehlt mir. Ja. Hm. Hast du die letzten Tage überhaupt schlafen können? Nein. Bist du berufstätig? Ja. Was ich bin krankgeschrieben. Ich kann nicht mehr. Hm. Was machst denn du beruflich? Krankenschwester. Krankenschwester? Ja. Hast du einen guten Arzt? Ja. Guten Hausarzt? Ja. Hast du mit dem schon gesprochen? Ja. Hat er dir vielleicht ein bisschen Beruhigungsmittel aufgeschrieben? Ja. Ja, das ist auch in Ordnung so. Jutta, ich fände sehr gut, wenn du in den nächsten Tagen zu einer psychologischen Beratung gehen würdest. Ich habe dir das zwar jetzt so ganz vehement gesagt, dass du keine Schuld trägst, aber du wirst es in der nächsten Zeit wahrscheinlich nicht aus dem Kopf rauskriegen. Nee. So, und da muss jemand jetzt richtig professionell ran, um mit dir darüber zu reden und dir das immer und immer wieder klar zu machen. Jutta, der wäre doch sonst einen Tag später gekommen, oder? Ja. So, und hätte es nicht da genauso passieren können? Nee, das wurde gesagt, da wäre es nicht passiert. Bitte? Seine Mama hat gesagt zu mir, wenn ich ihn bedrängt hätte, dann wäre es nicht passiert. Ja, aber die Mutter hat... Also quasi, ich bin schuld. Ja, aber ich frage dich ja jetzt, wenn er einen Tag später gekommen wäre, hätte es nicht auch passieren können, wo er immer so schnell fährt? Ja. Ja, siehst du, das ist ein Satz. Diesen Satz musst du dir einbrennen. Domian, ich wollte mit der Frau reden. Das geht aber nicht. Nee. Nee. Da würde ich auch gar nicht jetzt mich noch mehr verletzen lassen. Schluss aus. Schon traurig und furchtbar genug, dass du nicht auf die Beerdigung kannst von deinem Freund. Nee. Da musst du eine kleine Trauerfeier für dich machen. Und gehst später auf den Friedhof. Mensch, Jutta, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Du trägst keine Schuld. Er hat immer zu mir gesagt, er wolle zu mir ziehen. Mhm. Er wolle mit seiner Eltern abschließen. Und die haben das irgendwie gemerkt. Und die haben immer Beziehungen kaputt gemacht. Naja, siehst du mal, was da für eine negative Energie von den Leuten ausgeht. Ja. Liebe Jutta, jetzt werden wir dich zurückrufen. Wir lassen dich jetzt nicht alleine. Und ich fände es, wie gesagt, gut, überleg mal gemeinsam mit Henning, meinem Psychologen, wo du in den nächsten Tagen hingehen könntest. Ich finde das, ich fände es sehr wichtig, dass du das gemeinsam mit einem Psychologen machst. Ja? So, liebe Jutta, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, danke so viel. Viel Kraft von Herzen, alles Gute. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, wir haben 1 Uhr 26 und an dieser Stelle möchte ich euch sehr gerne hinweisen auf unser dieswöchiges Thema. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Ich, Egoismus. Und gerne möchte ich mich mit Leuten unterhalten, die von sich sagen, dass sie Egoisten sind, die das ganz frei und frank sagen, ja, ich bin ein Egoist. Also Leute, die ohne Rücksicht nur ihre Interessen sehen, wo es letztendlich nur um sie geht. Und gerne auch mit Angehörigen von Egoisten, also ich sag mal mit Opfern von Egoisten und egozentrischen Menschen. Was hat ein Egoist oder ein Egozentriker euch schon angetan? Die Welt ist voll von Egoisten und exzentrischen Leuten und wahrscheinlich jeder von uns kennt jemanden und das sind in der Regel immer üble Erfahrungen. Für mich ist das so. Weil diese Menschen nur an ihr eigenes Wohlergehen denken und man selbst nur ja Mittel zum Zweck dann für die Person ist. Also ich, Egoismus, das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und ich möchte gerne mit Egoisten sprechen, mit knallharten Egoisten, die sagen, ja, für meine Interessen gehe ich jetzt in Anführungszeichen gesprochen über Leichen und ich würde gerne mit Opfern von Egoisten reden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ihr könnt euch per Mail gerne schon anmelden, domian@wdr.de und jetzt aber geht's weiter mit der freien Themennacht und ich bin verbunden mit Patrick, der ist 24, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Hallo Patrick, um was geht's bei dir? Ja, also ich bin krankhaft eifersüchtig und ja, da wollte ich dich eigentlich mal um Rat und Tat fragen. Ja. Und zwar geht meine Eifersucht schon so weit, dass ich eine 23-jährige Freundin habe, die zurzeit die Abendschule besucht. Mhm. Und ja, ich sag mal, ich rufe sie ständig an in den Pausen vor der Schule, nach der Schule und am liebsten würde ich sogar während des Unterrichts dranbleiben. Mhm. Und das, ja, ich, Entschuldigung, das geht natürlich jetzt ganz schön nieder. Und kann ich mir vorstellen. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Also wir kennen uns seit 6 Jahren, waren vor 6 Jahren 2 Jahre zusammen und jetzt aktuell nach der Trennung sind wir wieder 1 Jahr zusammen. Ach so, alte Liebe. Alte Liebe hat sich wiedergefunden, genau. Kann man so sagen. War das jetzt mit der Eifersucht von Anfang an so, seitdem ihr jetzt wieder erneut zusammengekommen seid? Ja, ich sag mal, das ist immer so der erste Monat, der geht, sag ich mal, so einigermaßen. Mhm. Aber dann fängt es auch schon an und damals... Das heißt, du bist ein eifersüchtiger Typ? Richtig, generell, genau. Das hat mit der jetzigen Freundin gar nichts zu tun, du bist immer so gewesen schon. Ich bin schon immer so gewesen, ja? Das sind vielleicht auch sogar Verlustängste, die ich habe. Und wurde natürlich auch schon 3-4 Mal betrogen. Dadurch hat sich das eigentlich auch so entwickelt, meine Kontrolliererei. Mhm. Und wie reagiert denn deine Freundin, wenn du die am Tag 50 Mal anrufst? Wie reagiert sie darauf? Ja, also ich sag mal, sie reagiert bei den ersten 1-2 Telefonaten am Tag immer sehr gelassen und ist in guter Hoffnung, dass auch das erste und das letzte Mal war mit dem Telefonat. Was fragst du denn da eigentlich immer? Wo bist du? Was machst du? Genau. Wir haben es auf dem Wort getroffen und zwar frage ich, wo bist du gerade, was machst du gerade, wer ist bei dir in der Nähe und ja, und ich sag mal, das geht manchmal auch so weit, dass sie in der Pause am liebsten nochmal kurz Unterlagen reinschauen möchte für eine Klausur Und ja, dann lenke ich sie davon ab, sage ich mal, von der Schule. Und das ist eigentlich auch so der Hauptgrund, warum sie das stört, die Telefoniererei. Ja. Weil sie sich dann auch nicht auf die Schule kontrollieren kann. Konzentrieren kann. Wie, ja, was sagt sie denn dann? Gibt es da Streit, wenn sie nach Hause kommt? Ist sie sauer? Nein, das ist ganz ungewöhnlich. Und zwar, sie kommt eigentlich nach Hause und wir gehen miteinander um, als wäre nicht irgendwie was Großes gewesen. Klar. Ach, sie beklagt sich gar nicht darüber? Ja, was heißt beklagt sich nicht? Also, sie kommt nicht mit guter Laune nach Hause. Sie kommt jetzt nicht nach Hause und sagt, hi Schatz, alles klar. Und sie kommt nach Hause und wir haben uns eigentlich sozusagen nichts zu erzählen. Mhm. Weil wir eigentlich die Busfahrt über schon auf dem Weg nach Hause auch miteinander telefoniert haben. Ach so. Also ihr wohnt zusammen in einer Wohnung? Richtig, genau. Ja. Mhm. Würde mich, wenn ich jetzt deine Freundin wäre, würde mich tierisch nerven. Ja, das würde, glaube ich, dich wahrscheinlich auch nerven, wenn es umgekehrt so wäre. Stell dir mal vor, deine Freundin würde ständig da anrufen, wo du bist und diese berühmten Fragen stellen. Ja, klar. Schmunzelt man vielleicht beim ersten, beim zweiten, in der ersten Woche, zweiten Woche und irgendwann hat man die Faxen so dicke, dass man entweder irgendwann explodiert oder es endet wirklich da im Schlimmsten, dass sie die Beziehung hinschmeißt. Ja, genau. Und das ist jetzt meine Angst eigentlich, die ich habe. Ja. Und da weiß ich nicht, ob du vielleicht von anderen Zuhörern oder so mal irgendwelche Tipps gehört hast oder Erfahrungen hast, was ich jetzt, wie ich damit umgehen kann. Kann ich dir nur eine Sache sagen zu Patrick? Wie in vielen oder in fast allen Dingen des Lebens, die das Verhalten betreffen, geht es um Disziplin. Ja. Du gehst ja deinem eifersüchtigen Impuls ständig unkontrolliert quasi nach. Du kämpfst ja nicht dagegen an. Gegen alle üble Verhaltensweisen, die man selbst so drauf hat, die trainiert man sich nur weg, indem man einen großen Scheinwerfer auf sich selbst richtet und sich genau beobachtet, nach dem Motto, ui, es geht jetzt wieder los, und indem man dann versucht, einen Riegel vorzuschieben. Das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer, natürlich, und das misslingt auch immer wieder, aber das ist der einzige Weg, dass man sich selbst korrigiert in seinem Verhalten. Ja. Nur so geht es. Da kann dir kein anderer von außen helfen. Ich kann dir das von außen so sagen. Ich kann dir auch objektiv wahrscheinlich auch klar sagen, dass du mit deiner Beziehung spielst, wenn du das noch weiter so machst. Denn auch dem geduldigsten Menschen geht das irgendwann so sehr auf die Nerven, dass man einfach keinen Bock mehr hat. Das ist ja auch weißt du, es ist ja nicht nur so lapidar gesagt, ich bin eifersüchtig. Du unterstellst ja permanent deiner Freundin, die du liebst, du unterstellst dir ja permanent etwas Böses. Nämlich, dass sie mit dem anderen Karl anbandelt. Ja. Und das ist eine Unverschämtheit. Und das ist, als Liebender, als Gegenpart einer Beziehung, ist das einfach provokant, finde ich. Ja, gut, okay. Da denke ich natürlich drüber nicht, als wenn man in so einer Situation ist, ich als Mensch, dass man eifersüchtig zu Hause sitzt, dann denkt man eigentlich nicht drüber nach, dass man den anderen Partner jetzt damit sogar verletzt oder. Ja, aber darüber reden wir bei dir jetzt, dass du anfängst darüber nachzudenken. Und dass du beim nächsten Mal, wenn du die Nummer wählst, dass du schnell wieder auf Stopp drückst, wenn dir klar wird, was du gerade wieder tust. Ja, und das ist doch meistens so, wenn ich abgelenkt bin, selber irgendwie unterwegs bin, am Einkaufen bin, dann rufe ich zum Beispiel gar nicht in der Pause da an oder dann ruft sie automatisch an und sagt, ich wollte mich nur kurz melden und ich sage, ja, alles klar, schön, dass du dich gemeldet hast, ich bin gerade am Einkaufen. Okay, und dann geht das Telefon halt eine Minute und wenn ich aber dann wirklich zu Hause sitze und mache mir Gedanken, dann geht es wirklich auf 15 Minuten und zwar die ganze Pause über. Ja, weil du dich reinsteigerst. Richtig. Weil du dich reinsteigerst. Ich habe gerade unser Thema für übermorgen angesagt. Das heißt, ich, Egoismus. Du bist auch ein Egoist. Ja, das kann möglich sein. Ja. So, und auch gegen wenn man ein sehr ausgeprägter Egoist ist, das kann man auch wegtrainieren. Oder das heißt wegtrainieren. Man kann es bekömmlicher machen, sagen wir es so. Man kann sich schon immer wieder auf eine neue Schiene lenken. Wenn man das nicht versucht, dann lässt man sich einfach laufen und man ist einfach irgendwann ätzender Typ. Ja. So, das ist meine klare Ansage, Patrick. Okay. Das musst du für dich, du musst es dir klar machen und du musst hart gegen dich selbst sein. So geht es nur. Ja. Ja, vielleicht hilft das ein bisschen, dass mir das jemand anderes mal so, sag mal, vor Augen wirft, jemand, der jetzt eigentlich mal nicht damit zu tun hat, weil es klar, mein Bruder, der kriegt das mit, wenn ich zum Beispiel bei meinem Bruder zu Besuch bin, der sagt dann auch, jetzt telefonierst du schon wieder und jetzt rufst du schon wieder an, lass sie doch mal in Ruhe und ja. Also, ich wünsche gutes Gelingen und toi toi toi. Recht herzlichen Dank, Domian. Mein Lieber, alles Gute. Danke dir und dann wünsche ich dir noch eine schöne Nacht und danke interessante sehr. Themen und Dankeschön, dir auch. Dank. Alles Gute, Patrick. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 Bernd 38. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Bernd. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe 2006 am 1.11. mit meiner Frau einen schweren Unfall gehabt. Ja. Wir waren im Motorrad unterwegs. Wir kamen von unserer Abschlussfahrt. Wir haben immer Ende des Jahres eine Abschlussfahrt gemacht mit der Clique. Und wir kamen aus der berüchtigten Eifel zurück, waren circa 5-6 Kilometer von zu Hause entfernt, kamen von der Schnellstraße runter Richtung Ortschaft und da stand rechts ein Auto geparkt, mit dem Blinker rechts, im Grünstreifen. Dann kam ich mit dem Auto drauf, mit dem Motorrad drauf zu und da fuhr das Auto auf einmal aus dem Graben raus, von dem Grünstreifen weg, auf die Straße. Jetzt war ich etwas dichter, schon etwas dichter dran, bin also dann halt links rüber, um dran vorbeizufahren. Ja, und da zieht das Auto links in den Feldweg rein, um zu wenden. Und das heißt, vor dich vorgefahren dann, oder an dich rangefahren? Ja, wir sind dann quasi, ohne zu bremsen halt, ungebremst, habe ich dann die A-Säule, da wo die Windschutzscheibe drin eingeklebt ist, erwischt. Und ja, dann sind die Lampen ausgegangen. Dann habt ihr euch wahrscheinlich überschlagen oder irgend sowas? Ja, wir sind da rein und was da passiert ist, genau kann ich dir nicht sagen. Ich bin dann nur anschließend nochmal wach geworden, an der Unfallstelle. Ach, du bist an der Unfallstelle wach geworden? Ja. Übrigens, ich vergesse zu fragen, in der Regel ist das ja so, dass die Motorradfahrer immer viel zu schnell fahren, gerade in der Eifel. Finde ich extrem nervig, muss ich sagen. Warst du auch, bist du auch zu schnell gefahren? Nein. Nein. Ich war eigentlich nie einer, der schnell gefahren ist. Ich bin sportlich gefahren. Was heißt das? Hast du dich an die Geschwindigkeit gehalten, die dort erlaubt war? Wenn du außerhalb unterwegs bist in der Eifel, ich sag mal, wo 100 ist, dann bist du vielleicht mal 110 oder 120 gefahren. Aber wo keine Häuser sind, wo keine Fußgänger sind, etc. So, dann bist du wach geworden nochmal an der Unfallstelle. Ja. Und deine Freundin? Meine Frau ist nicht wach geworden. Die lag rechts im Feld. Ich lag quasi auf der Straße und auf dem Radweg verteilt. Wie hast du dieses Wachsein in Erinnerung? Was hast du da gesehen? Was hast du empfunden? Im Prinzip gar nichts, keine Schmerzen. Ich habe im Prinzip da gelegen, mein Freund, die mit uns unterwegs waren, der saß dann bei mir. Also das muss schon eine ganze Zeit, ich sag mal, später gewesen sein. Ich sag mal so 2-3 Minuten später. Und bin dann nur wach geworden, hab gemerkt, dass Visier fehlt vom Helm. Hab dann aus Reflex gefragt, wo ist mein Bike? Und er sagte dann, ja, das ist da vorne. Ich sag, lass gucken. Er meinte, nee, das brauchst du nicht zu sehen. Ich sag, lass gucken. Hab den also angeschrien, lass gucken. Und dann bin ich ein Stück auf Seite gegangen. Da hab ich dann... Wo bist du da? So laut im Hintergrund. Nee, warte mal. Meine Frau hat gerade eine SMS bekommen. Ach so. Und bin dann wach geworden. Also der ist auf Seite gegangen. Und dann habe ich dann nur das Motorrad brennen sehen und habe dann gesagt, scheiße, und war dann weg. So, das war am 1.11.2006. 1.11.2006. Ist auch nicht so mehr die Zeit, wo man Motorradausflüge macht, ne? 1.11. Naja. Zu der Zeit war es eigentlich, es war trocken, es war sonnig. Nicht kalt. Ja. War halt so die Jahresabschlussfahrt. So, 2006. Jetzt rufst du mich heute an, warum, Bernd? So, seit einem, ich sag mal, als Überschrift kannst du nehmen, ich lebe wieder oder ich fange wieder an. Weil ich habe 17 Monate danach im Bett gelegen. Welche Verletzungen hattest du? Rechtes Bein, fehlen ca. 15 cm Knochen. Rechtes Knie zertrümmert, Linkes Ding war kaputt. Das war Kreuzband, Außenband gerissen, Kniescheibe kaputt. Hm. Dann Unterarm gebrochen, Handgelenk, Mittelhandknochen, hm. Finger. Innere Verletzung auch? Innere Verletzung hatte ich nicht. Ich hatte nur sehr viel Blut verloren. Hm. Und du hast 17 Monate im Krankenhaus gelegen? Nee, 17 Monate zu Hause im Bett, 8 Wochen im Krankenhaus. Ach so. Danach 17 Monate im Bett, auf dem Rücken liegend. Mit oh. einem Ex-Fixateur. Ich muss mal so zwischendurch fragen, weil die Leitung ganz schlecht ist. Du hast ganz lange im Bett zu Hause gelegen. Ja. Ja. Mhm. Und deine Frau? Meine Frau, die hat auch 7 Wochen im Krankenhaus gelegen, danach ein bisschen Reha. Mhm. Und lief dann erst auf Krücken, dann mittlerweile ohne Krücken. Das Schlimmste bei ihr ist halt, dass sie einen Plexusschaden hat am rechten Arm. Ein was für ein Schaden? Plexus. Das ist ein Nervenausriss so. Ja, ja, ja. Im Arm. Mhm. Der ist also gelähmt. Mhm. Und der Arzt sagt also, da ist der Hauptnerv, das war nur 1 Millimeter daneben. Mhm. Wenn der getroffen gewesen wäre, hätte sie gar nichts mehr machen können. Kein Kopf bewegen. Ach du Gott. Also seid mal, wir haben Glück gehabt. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr seid ja in diesem, habt ihr großes Glück in diesem großen Unglück gehabt. Ja. Dieser ganz eindeutig schuld war ja jetzt dieser Autofahrer, der wie irre falsch geblinkt hat und dann noch zur anderen Seite rübergefahren ist. Wie ist das da weitergegangen? Habt ihr da ein Schmerzensgeld bekommen? Ja, okay, die Sachen laufen natürlich noch. Aber die Schuldfrage ist geklärt. Was viele Krankenschwestern, die wir kennengelernt haben in der Zeit, gesagt haben, dass er sich bei uns gemeldet hat und dass er uns besucht hat. Das wäre also ein Einzelfall. Ach, also der schuldige Autofahrer hat euch im Krankenhaus besucht? Ja. Und du kannst dich daran nicht erinnern? Doch, da kann ich mich daran erinnern. Doch. Ja. Nur man sagte uns dann von den Ärzten her oder von den Krankenschwestern her, dass da sehr viele liegen, die unbeteiligt wo sich keiner mehr meldet hinterher. Wo sich keiner meldet. Mhm. Die machen das alles nur über die Versicherung. Was hat denn der Mann, das ist ja für den auch dann ein schwieriger Gang, zu euch ins Krankenhaus zu gehen. Wie hat der sich euch gegenüber verhalten und geäußert? Seine härteste Äußerung war, wenn er wüsste, dass er alles ungeschehen machen könnte, wenn er sich umbringen würde, dann würde er das tun. Oh. Und du glaubst, das war nicht nur so ein Spruch? Nee. Hm. Wie hast du denn dann, ich meine, du musst doch auch zumindest in der ersten Zeit fast schon einen Hass auf diesen Menschen gehabt haben, der euch das eingebrockt hat. Wie hast du denn auf ihn reagiert und auch deine Frau? Hatte ich auch. Wie hast du denn, als er zum ersten Mal da vor dir stand, was hast du denn zu dem gesagt? Sag mal so, ich war in 2 Kliniken. Erstmal, wo der Unfall auch war. Mhm. Und meine Frau, die haben sie direkt in eine große Uniklinik gezogen oder gebracht im Krankenwagen. Mhm. Und ich bin dann von diesem kleinen Krankenhaus nachher verlegt worden. Mhm. Und im kleinen Krankenhaus hat mir der Chefarzt gesagt, entweder kriegen die das Bein hin oder wir schneiden das ab. Mhm. Ja, also gleich, als wenn du zum Metzger gehst und die Frau sagt zu dir, möchten sie 100 Gramm mehr oder weniger. Mhm. Ja? Und da hätte er mich nicht besuchen dürfen. In der Zeit nicht? Nee, da hatte ich Hass. Mhm. Aber als er dann zum ersten Mal bei dir war, wie war denn das? Da war es wiederum anders, weil da hatte ich dann in dem neuen Krankenhaus, also in der Uniklinik, bin ich schon mit meiner Frau zusammengekommen, in einem Zimmer. Achso, da ging es schon ein bisschen bergauf. In ja, Umständen 7 Tage später. Wie viel? 7 Tage später ungefähr. Mhm. Und dann habe ich mit dem Professor gesprochen und der sagte, nee, wir schneiden gar nichts ab, das machen wir wieder, das kriegen wir wieder hin. Da warst du schon sehr glücklich, verständlicherweise. Ja. Und dann kam der Mann. Und dann kam dann die Anfrage durch meinen besten Kumpel, durch meinen Schwager, ob er uns besuchen dürfte. Dann habe ich gesagt, ja klar, kann kommen. Und dann kam er und dann hatte ich so einen ganz kleinen Hauch von Schadenfreude, weil ich hatte ein dünnes Laken. Ich hatte ja linkes Bein komplett im Gestell drin liegen, also Ex-Fixateur. Also Schadenfreude in dem Sinne, dass er das Leid sehen musste, was er angerichtet hat. Ja, weil er fragte dann, wie geht es? Ich sagte, möchten Sie es sehen? Und er sagte, ja, und ich tue die Bettdecke weg und habe nur einen Schlag und er lacht da. Mhm. Hast du denn heute auch noch, oder habt ihr heute auch noch Kontakt mit diesem Mann? Ja, wir telefonieren. Ach, das ist ja schon verrückt, ne? Nach so vielen Jahren. Also ich muss sagen, er schafft es nicht, uns zu besuchen, weil er Angst hat, irgendjemanden hier zu treffen, der dann vielleicht in seinem hinter seinem Rücken dann sagt, wenn er weg ist, ach nee, das war das Arschloch, der euch angefahren hat. Also dann hat der Mann ja doch sich ein großes Gewissen gemacht, ne? Und der ist sich seiner Schuld bewusst. Ja, ich sag mal so, seine Frau sagt auch immer, er braucht so circa 3-4 Wochen, um uns anzurufen. Mhm. Also geht also wirklich mit zitternden Hörern in der Hand und Licht wieder weg. Mhm. Habt ihr ihn denn mittlerweile vergeben? Ja, haben wir. Mhm. Würdest du oder würdet ihr, ich muss immer in der Mehrzahl fragen, nochmal Motorrad fahren? Nein. Nein. Kannst du so mit so ein paar Sätzen sagen, wie sehr du das Leben oder ob du das Leben jetzt anders siehst, nach diesem schweren Unfall, als du es vorher gesehen hast? Auf jeden Fall. Du nimmst die Sachen, die du siehst, die du erlebst, ganz anders wahr. Würdest du sagen, dass du intensiver lebst heute? Intensiver würde ich nicht sagen. Vielleicht einen kleinen Teil. Ich habe ganz andere Leute kennengelernt. Mhm. Jetzt, ich habe wahnsinnig gute Leute kennengelernt, weil von den Motorradkollegen ist eigentlich nur noch einer über und das ist mein Schwager. Mhm. Das, was du, egal ob das jetzt Urlaub ist oder egal was du erlebst, du zehrst viel länger davon. Mhm. Wenn du dich jetzt mit irgendwelchen Freunden zu einem Bierchen triffst, dann ist das übermorgen vergessen. Also hat dieser schwere Unfall dann auch eine gute Seite, wie oftmals traurige Ereignisse gute Seiten haben. Ja. Lieber Bernd, die Leitung ist wirklich ein bisschen sehr anstrengend, das tut mir leid. Aber wir haben uns lange unterhalten und ich freue mich, dass es dir und deiner Frau doch wieder den Umständen entsprechend gut geht. Ja. Und dass sich die Sache so gut entwickelt hat. Grüße herzlich deine Frau von mir. Ich wollte noch sagen, dem Ralf, der ja als erst angerufen hatte, er soll sich einen anderen Arzt buchen, weil es gibt bessere Ärzte. Ja, genau. Und ich danke dir, du machst eine super Sendung. Vielen Dank, sehr nett. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Vielen Dank. Und bis bald vielleicht. Ja, bis bald. Alles Gute, Bernd. Tschüss. Jo, mach's gut. Ciao. Das war der Bernd. Und hier ist jemand, der heißt Heimo, stimmt das? Ja, der ist am Telefon. Heimo 45. Genau. Nicht Heino. Nee, sondern mit M. Den Witz kennst du wahrscheinlich auch, ne? Ja, den habe ich schon zu Genüge gehört. Ist das ein richtiger Vorname, Heimo? Das ist ein richtiger Vorname. Aus dem Norden? Ja, aus dem Norden. Ah, wie schön. Ein Norddeutscher oder ja, ein norddeutscher Name, Heimo. Aber den gibt es nicht mehr lange, den Namen. Warum? Anscheinend. Der stirbt aus. Ja, so ja. Kann man das sagen. Weil vor 20 Jahren hatte ich schon mal Krebs. Ach so, du beziehst das auf dich jetzt? Ja. Aha. Erzähl mal den Grund deines Anrufes. Und ja, genau, weil ich deinen Rat brauche. Ganz einfach. Vor 20 Jahren schon mal Krebs gehabt. Hm? Den bekämpft. Was für ein Krebs war das? Knochenkrebs. Knochenkrebs. Hm. Da lag ich 1989 in der ein Jahr in der medizinischen Hochschule. Den habe ich bekämpft. Habe ich auch geschafft. Alle halbe Jahr regelmäßig zur Routinekontrolle. Hm. Auch dieses Jahr. Hm. Und jetzt habe ich vor letzter Woche habe ich jetzt die Diagnose gekriegt, dass jetzt ich einen Tumor in der Wirbelsäule habe. Also auch wieder Knochenkrebs? Ja, der so, also das wissen sie noch nicht, der so verwachsen ist, dass sie, wenn sie operieren, die Gefahr besteht, dass ich A, es gar nicht überlebe oder B, im Rollstuhl lande. Und da ich weiß, was jetzt alles auf mich zukommt, frage ich mich, soll ich meinen Abgang planen? Soll ich den Kampf aufnehmen oder soll ich sagen, das war's eben mit 45? Was würdest du mir raten? Weil ich habe mit einem Psychologen noch nicht drüber gesprochen. Mhm. Familie kann ich nicht groß drüber sprechen, weil es die Familie schon so gut wie gar nicht mehr gibt. Die sind alle, muss man traurigerweise sagen, da habe ich den Eindruck, die warten nur drauf, dass eben das Erbe antreten können. Ach so. Und jetzt frage ich mich, soll ich den Kampf aufnehmen oder soll ich den Kampf nicht aufnehmen? Wie viele Kinder hast du denn? Ich habe gar keine Kinder, ich lebe alleine. Ach so. Und wer Junggeselle. Achso, Junggeselle. Und wer guckt auf das Erbe? Schwestern? Ja, oder? Die Schwestern, dann gibt es da noch den paar Schwager und so, die alle nur so materiell fixiert sind, die das Leben gar nicht zu schätzen wissen. Bist du denn ein sehr wohlhabender Mann? Ja, ich habe gespart und habe auch mal im Lotto gewonnen vor ein paar Jahren und habe auch mal hin und wieder was geerbt, weil ich eben ein netter Nachbar bin und sich um alte Leute gekümmert habe, die mir da was hinterlassen haben. Mhm. Aber eben das Problem ist jetzt, ich hänge seit 2 Wochen in der Luft, weil ich nicht weiß, soll ich es oder soll ich es nicht machen. Und jetzt... Also nochmal klar gesagt, wenn du es machst, besteht die... Gefahr, dass ich im Rollstuhl lande. Aber die Hauptgefahr ist, dass ich es gar nicht überlebe. Mhm. So. Und da ich ja schon weiß, was vor 20 Jahren, also 89, ja schon bald 21 Jahre her, was da auf mich zukommt, frage ich mich, ist es das wert? Könnte es denn auch sein, gibt es denn eine ganz minimale Chance, dass du die Operation gut überstehst und nicht im Rollstuhl landest? Tja, dann kommen vielleicht Metallplatten oder was weiß ich, was er da reinmacht, das erfahre ich ja alles noch. Aber das ist eine wichtige Frage. Ja, ob ich denn vielleicht im Rollator durch die Gegend höre und dann auf fremde Hilfe angewiesen ist. Ich habe es doch hier bei unseren alten Leuten hier in der Straße gesehen, wie oft das ist, wie die Pflegedienste überlastet sind und hast du nicht gesehen, wo ich denn mitgeholfen habe. Die Diagnose ist im Moment beschränkt auf diesen Tumor im Rücken. Ja. Es äußert sich so, dass ich zum Beispiel seit 2 Wochen nicht mehr liege, sondern ich schlafe im Sitzen. Mhm. Ich dröhne mich voll mit den Tabletten, die mir geschrieben haben. Also heute habe ich nur 2 genommen, gestern waren es 3, dann liege ich den ganzen Tag wie auf Wolke 7 oder schwebe durch die Gegend. Mhm. Ne, nachts werde ich wach, kann gar nicht schlafen, weil er setzt mich entweder vors Internet. Mhm. Habe schon sämtliche Krankenhäuser drum gegoogelt und das Schlimme, was ich ja ganz schlimm finde, ist, ich gehe vom Arzt zu Arzt und die sagen alle, sie sind unverzüglich, das ist ein Notfall, sie müssen sich melden. Und der nächste Termin ist 27. Juli. Juli, nicht Juni, Juli. Mhm. Das heißt, ich hänge jetzt doch wieder einen Monat in der Luft und ich habe sämtliche Krankenhäuser hier oben abgeklappert, also per Internet mäßig, mir jetzt hingeschrieben und gemacht und getan. Und alle, ja, das ist der früheste Termin. Ja, soll ich jetzt 4 Wochen lang hier Drogen nehmen? Das ist auch ein Ding. Wenn die dir schon sagen, das muss sofort gemacht werden und... Das ist deswegen, verstehe ich das ja alles nicht mehr. Nein, ich habe schon gesagt, normalerweise müsste man nach Berlin fahren und unseren neuen Gesundheitsminister das mal vor die Füße knallen, weil die reden immer nur so, die reden, aber wenn es wirklich mal darum geht, dann ist... Sehe ich auch so. Finde ich skandalös sowas. Was soll ich machen? Also ich bin mittlerweile so weit dran, also und vor allem das Schlimme ist, ich weiß nicht, ob das von den Tabletten kommt, mir schießen die deutschen Gedanken durch den Kopf. Vielleicht kommt das von den starken Tabletten. Dass ich so sage, so, Mensch, dann machst du irgendeine Dummheit, sagen wir mal, lässt dich abknallen wie ein heuligen Straßenköter oder so, gibt dir den finalen Rettungsschluss. Wie der Typ da in Leipzig, der da vorletzte Woche da im Kaufhaus, der hat ja auch ärztliche Probleme gehabt, der da Geiseln genommen hat. Bloß, der hat ihn nicht abknallen lassen, sag ich jetzt mal so. Wenn du nichts machst, was ist dann? Wenn ich nichts mache, ja, dann gehe ich langsam vor die Hunde. Der linke Arm ist schon so gut wie taub. Ich meine, gut, ich habe es aber bloß, dass jetzt kommt ja der zweite Skandal. Ich fahre alle halbe Jahr nach Hannover. Und jetzt habe ich Gott sei Dank eine gute Ärztin, die gesagt hat, sie versteht das gar nicht, dass anhand des Blutbildes diese Leukozyten und die Tumormaker, die sind bei mir so hoch, das hätte man schon vor 6 Monaten erkennen müssen. Aber es wurde nichts gesagt. Stattdessen kriege ich immer nur zu hören, sie haben kein AIDS, sie haben dies nicht, sie haben das nicht, weil sie das Blut untersuchen. Ja, jetzt frage ich mich, was untersuchen die denn da überhaupt noch? Jetzt ist die Frage, Blutuntersuchung ist ja nicht Blutuntersuchung. Ja. Und da die alle sparen wollen, gibt es minimale Blutuntersuchungen, da sehen sie fast nichts oder nur einen Cholesterinwert oder weiß ich was. Ja. Und alles, was darüber hinausgeht, muss man mehr bezahlen. Ja. Also das ist alles ganz schrecklich. Also ich bin mit diesem Gesundheitssystem auch sehr auf Kriegsfuß, muss ich sagen. Ja, bist du berufstätig? Ja, noch, ja. Was machst du? Ich stehe am Band. Ein großer Automobilhersteller hier in meiner Stadt. Das heißt, ein sehr anstrengender Job. Ja, im Moment bin ich ja krankgeschrieben, ist klar. Ne? Und hast du, das klang gerade so ein bisschen isoliert, aber ich frage dich, hast du denn zumindest so ein soziales Umfeld? Hast du Freunde, Bekannte oder ein paar nette Menschen? Ich habe nur einen guten Nachbarn, der mich schon 2-mal vorab gehalten hat, eine Dummheit zu machen. Der wirklich, denn per Internet haben wir uns kennengelernt und so wie der Zufall das will, ich wohne in einer 46, er wohnt in der 52, auch in so Mietsblocks. Ne? Und so haben wir uns kennengelernt. Und der hat mich schon 2-mal so zum davon abgehalten, weil ich gesagt habe, dann mache ich irgendwas. Was wolltest du denn machen? Ja, Fenster auf und... Ja. Frau, Freundin lange nicht gehabt? Nee, das ganze Leben ist von Arsch. Also sage ich jetzt mal so, das ist alles langsam, aber sicher durch diese damalige Krankheit vom Arsch gegangen. Ne, man fixiert sich nur auf Gesundheit, wenn jetzt habe ich... Jetzt aber du warst ja 20 Jahre, warst du denn krebsfrei, ne? So habe ich ja verstanden. Ja, genau, aber du alle halbe Jahr eben die Gefahr und die Angst, dass man da immer hingehen muss. So, und das auch was finden. Jetzt haben sie Gott sei Dank nichts gefunden. Niemals verliebt in diesen 20 Jahren mal? Doch. Wie verrückt. Aber nichts nicht geklappt? Ja, nichts Festes. Mal hier und mal da. Ja, und jetzt so einigermaßen, jetzt kriege ich das alles auf der Reihe. Sagen wir mal, ich bin auch in so einem Verein tätig und mache und tue. Und das läuft alles so gut, auch jobmäßig und so. In was im Verein bist du tätig? Ja, ich bin ein Kleingärtner. Ah ja. Im großen Kleingarten. Mhm. Ne? Züchte also auch mein eigenes Gemüse, Wurst. Das geht dir jetzt auch nicht mehr. Ich kann mich ja nicht mehr richtig bücken. Mhm. Da muss ich mich jetzt auch drum kümmern. Und jetzt habe ich die ganzen Wege schon eingeleitet. Also Heimo, Ich weiß nicht mehr weiter. Es ist immer so schwer, jemand anderem in einer solchen Situation zu raten. Aber du hast mich ja angerufen, du willst ja eine Meinung hören. Ja. Meine Meinung ist ganz eindeutig. Meine Meinung ist, lass es machen. Lass es machen. Du hast die Chance danach, krebsfrei zu sein. Das Schlimme ist, ne? Du hast die Chance, vielleicht sogar nicht im Rollstuhl zu landen. Selbst wenn du im Rollstuhl landest, vielleicht findest du die Kraft, dich damit zu arrangieren und du kannst relativ normal weiterleben, wie viele Menschen im Rollstuhl und kannst vielleicht deine Freude doch an vielen Dingen wiederfinden, die du jetzt auch hast, zum Beispiel in deinem Garten. Ich finde, dass du dich nicht aufgeben darfst in dieser Situation. Jetzt nicht, jetzt noch nicht. Und das Schlimme ist, ne? Und du scheinst ja auch ein Kämpfertyp zu sein. Ja, aber mittlerweile, die Kraft ist weg. Also ich merke das an mir. Ja, aber weil die Gedanken, die kreisen um Sachen, wenn ich das erzählen würde, dann würden die mich gleich in den Klappschmiede. Ja, kann aber wirklich mit den Medikamenten zusammenhängen. Das kann wirklich damit zu tun haben. Bloß damit, ich habe schon probiert hier in Wolfsburg so irgendwelche Psychologen oder so, irgendjemand, mit dem man so mal quatschen kann. Ne? So, ich sag jetzt mal diese Seelenklempner, jetzt nicht böse sein. Ja. Ne? Und ich gucke ja deine Sendung. Früher habe ich immer gesagt, die Leute, die bei dir anrufen, naja gut, so eine Probleme haben die ja nicht. Danach warst du ja mal bei N3, bist du ja auch mal aufgetreten. Ja, ja. Ne, sowas. Und dann eben heute Abend durch Zufall dachte ich, jetzt rufst du den einfach mal an, fass den. Mhm. Bloß manche sagen, ja, du sollst kämpfen. Ist alles schön und gut, aber die Angst. Mhm. Die Angst davor und die Schmerzen und oh Gott, wenn ich daran denke, das könnte ich durchdrehen. Glaube ich. Deswegen sage ich das auch nicht leichtfertig aus blinden Lebenseuphorismus, aus blinder Lebenseuphorie heraus. Nein, das sage ich schon bedacht. Aber du klingst mir nicht wie jemand, der mit allem schon abgeschlossen hat. Weißt du, dass ich das respektiere, wenn jemand irgendwann sagt, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Es gibt sicher einen Punkt, wo man auch nicht das moralische Recht hat, jemanden davon abzuhalten. Das respektiere ich sehr. Ich verlasse mich mal einfach auf mein Gefühl. Das habe ich bei dir nicht, das Gefühl, dass du gänzlich abgeschlossen hast und aufgegeben hast. Nee, ganz ja noch nicht. Nee. Ganz ja noch nicht. Und wenn das noch nicht gegeben ist, dann musst du kämpfen. Mit der Hoffnung, dass es einigermaßen sich wieder einrenkt. Ich will es mal so vorsichtig ausdrücken. Einigermaßen. Und wenn es ein Rollator ist. Ich habe neulich einen gesehen und dann heute Morgen, glaube ich, oder so, heute Nachmittag, ich weiß nicht mehr so genau. Da habe ich mir gesagt, ja, soll jetzt dein Leben so enden, dass du da der ist da durch die Jinke eiert, der hat mir richtig leid getan. Ja, aber weißt du, vielleicht darf man es gar nicht so negativ sehen. Manch einer ist froh, wenn er dieses Ding hat und kann damit durch die Gegend wackeln und kommt voran. Bloß, ich sag mal so, ich habe ja diese Aufnahmen jetzt gesehen. Und jetzt gibt es ja ganz neue Aufnahmen, ich habe die jetzt raus auf dem PC draufgeschmissen. Ne? Mhm. Und ich habe ja den Diagnosebrief gesehen und da stand dann definitiv drin, bei Operation. Also der ist schon so verwachsen. Also auf Deutsch gesagt, die müssen ganz Rücken rausnehmen. Und deswegen glaube ich auch irgendwo nicht, dass ich das überlebe. Ja, aber wir reden jetzt von ich glaube. Du hast ja noch nicht mal mit einem richtig guten Chirurgen gesprochen, der das... Nee, weil ich ja erst am 27. Juli. Ja. 27. Juli und jetzt am Mittwoch gehe ich jetzt zu meiner Hausärztin. Definitiv, da kriege ich entweder diese neuen Tabletten und da erfahre ich dasselbe nochmal. Also, meine Sendung ist gleich rum, Heimo. Ja, ich weiß. Ich möchte auch, dass wir dich nochmal zurückrufen, weil ich eine psychologische Unterstützung auch wichtig finde bei dir. Mein Statement ist für das Leben in dem Fall, für dein Leben. Ja. Du meinst, so lange machen, bis es dir nicht mehr geht. Ja, und der Zeitpunkt, dass du sagst, es geht wirklich nicht mehr, den schiebt man noch ein bisschen vor dich hin. Ja, natürlich, das hätte ich ja nicht angerufen. Wir melden uns gleich wieder heim, ich muss Schluss machen. Gut, alles klar, danke dir. Ciao. Tschüss. In der Technik, Henrik Hage, heute Nacht, morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Mit einer offenen